Zum 68. Gründungstag der TVRK gaben am 8. September ein Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskuser Universität von Syrien, der Vorsitzende der Zweigstelle Zikulaye und Trujillo der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft und der internationale Sekretär der Jugendorganisation der Volksbefreiungsbewegung Angolas jeweils eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme würdigten sie die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung, Verstärkung und Entwicklung der TVRK. Weiter hoben sie hervor, dass heute Korea dank der Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der Songun-Führung von Genossen Kim Jong-un in ein unbesiegbares, starkes, sozialistisches Land verwandelt worden sei.